SWR 2 Wissen. Ärzte in der Literatur. Aus dieser Sendereihe von Eva Susanne Bayer hören Sie jetzt den Beitrag Halbgott in Weiß. Soll ich dir mein Glaubensbekenntnis sagen? Ich glaube, dass die Zukunft der Menschheit auf dem Fortschritt durch die Wissenschaften beruht. Ich glaube, dass die Suche nach der Wahrheit mit Hilfe der Wissenschaft das göttliche Ideal ist, das sich der Mensch vornehmen soll. Ich glaube, dass die Summe dieser ständig vermehrten Wahrheiten dem Menschen eines Tages eine noch nicht abzuschätzende Macht geben wird und die Heiterkeit der Seele, wenn nicht das Glück. Dr. Pascal, der Titelheld in dem 1893 erschienenen Roman von Émile Zola, ist ganz ein Kind seiner Zeit. Er glaubt an den unbegrenzten wissenschaftlichen und technischen Fortschritt, auch und gerade in der Medizin. Im 19. Jahrhundert wurde die Medizin zur Naturwissenschaft. Für die Ausbildung der Ärzte wurde ein Universitätsstudium zwingend vorgeschrieben. Es entstanden Einzeldisziplinen wie die Frauen-, Kinder- und Augenheilkunde sowie die Psychiatrie. Die Chirurgie, früher als niederes Handwerk betrachtet, gewann an Gewicht und Wertschätzung. 1846 hatte in den USA zum ersten Mal ein Zahnarzt namens Morton einen Patienten mit Äther betäubt. In Berlin erforschte Rudolf Virchow mit Hilfe des Mikroskops die Geheimnisse des menschlichen Körpers und die Ursachen von bis dahin unerklärlichen Krankheiten wie dem Krebs. In Österreich entdeckte der Botaniker Gregor Johann Mendel die grundlegenden Vererbungsgesetze. In England erschien 1859 Charles Darwins Die Entstehung der Arten. Die Lehre von der Evolution trat anstelle der Schöpfungsgeschichte. Berauscht von den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen träumten Politiker davon, mit Hilfe der Mediziner eine ideale Welt zu schaffen. Und auch Ärzte selber forderten im öffentlichen Leben Mitspracherecht. Wohl nie in der Medizingeschichte war der europäische, vor allem der deutsche Arzt, selbstbewusster als in der Ära zwischen 1800 und 1920. Bemerkt der Medizinhistoriker Klaus Bergdolt in seinem Buch »Das Gewissen der Medizin«. Schon 1833 schrieb Honoré de Balzac in seinem Roman »Der Landarzt« eine wahre Hymne auf den segensreichen Einfluss eines Arztes. Dr. Benassis, ein wahrer Menschenbeglücker, entdeckt in Savoyen ein landschaftlich herrlich gelegenes Gebiet mit überaus fruchtbarem Boden. Die Einwohner sind trotzdem arm und krank, außerdem zu stumpfsinnig, um dem Land seinen Reichtum zu entlocken. Inmitten der schönen Natur verkamen die Leute im Dreck und lebten von Kartoffeln und Milchprodukten. Der Käse, den die meisten von ihnen in kleinen Körben nach Grenoble und die Umgebung trugen, war das einzige Erzeugnis, aus dem sie etwas Verdienst herausschlugen. Die Wohlhabenden oder die weniger Faulen säten etwas Buchweizen für den Bedarf des Ortes. Manchmal Gerste oder Hafer, aber kein Brotgetreide. Um nach Grenoble zu gehen oder zu reiten, muss man einen weiten Weg über das Gebirge nehmen. Das Tal war ungangbar. Keine politische Bewegung, keine Revolution drang bis in dieses unzugängliche Land. Dr. Benassis sieht hier eine Lebensaufgabe und bleibt in der Provinz. Er lässt sich zum Bürgermeister wählen und beginnt, das Brachland in einen wahren Garten Eden umzuwandeln. Er lässt Straßen und Wege anlegen, setzt eine funktionierende Verwaltung ein, holt Gewerbetreibende in die Region. Ein zupackender und tüchtiger Bürgermeister ist hier nötiger als ein Arzt. Ich heilte meine Bauern von ihren Krankheiten, die so leicht zu heilen waren. Es handelte sich in der Tat immer nur darum, ihnen durch genügende Nahrung die verbrauchten Kräfte wieder zu ersetzen. Die Landbevölkerung ernährt sich, sei es aus Sparsamkeit oder aus Armut, so schlecht, dass ihre Krankheiten nur von ihrer Unterernährung herrühren. Im Allgemeinen sind sie gesund. Armut und Unkenntnis machen krank. Auch das ist eine Erkenntnis des 19. Jahrhunderts. In Balzacs Paradies gibt es freilich noch eine Schwachstelle. In der Region liegt ein Weiler, ganz im Bergschatten, und bekommt kein Licht. Die Lage dieses Weilers in einem Kessel ohne frische Luft, in der Nähe eines Baches, dessen Wasser aus geschmolzenem Schnee besteht, der Wohltat der Sonne beraubt, die nur die Spitze der Berge bescheint, Dies alles beförderte die Verbreitung des Kretinismus. Dass Schwachsinn erblich und auch eine Folge von Inzucht ist, weiß Dr. Benassis noch nicht. Er glaubt, die ungesunde Lage des Ortes sei der Grund für das weit verbreitete Übel. Deshalb dürfe der Flecken nicht mehr besiedelt werden. Und weil der Arzt den Schwachsinn für ansteckend hält, müssen die Kranken weg. Aber die Dorfbewohner halten die Cretins für Glücksbringer und wollen sich nicht von ihnen trennen. Sie sind durch einen Aberglauben geschützt, dessen Macht mir bis dahin unbekannt war, den ich anfangs verurteilte, dann aber bewundern musste. Der Kretinismus hätte sich also von hier aus in das ganze Tal verbreitet. Hieß es da nicht dem Lande einen großen Dienst erweisen, wenn man dieser körperlichen und geistigen Ansteckung Einhalt tat? In früheren Zeiten war es Pflicht eines jeden Christenmenschen, sich um geistig Behinderte zu kümmern und ihnen zu helfen. In Benassis Wirtschaftsparadies stören sie, ebenso wie unvernünftige religiöse Bindungen. Die Behinderten kommen also in ein staatliches Heim. Und der Wohlstand wird das Bedürfnis nach Religion dämpfen. Was aber Benassis und auch Balzac noch nicht wissen, in vielen staatlichen Zucht-, Waisen- und Armenhäusern werden damals schon Menschen für wissenschaftliche Experimente benutzt. Man probiert an ihnen neue Medikamente und Impfmethoden aus. In ihrer Fortschrittseuphorie suchen Ärzte Versuchspersonen. 1837 schreibt der junge Mediziner Georg Büchner mit seinem Woyzeck ein Theaterstück, das sich kritisch mit dieser Praxis auseinandersetzt. Woyzeck, einfacher Soldat und Barbier, wird von einem Arzt für medizinische Versuche missbraucht. Ich hab's gesehen, Woyzeck. Er hat auf die Straße gepisst. An die Wand gepisst, wie ein Hund. Und doch 3 Groschen täglich und Kost. Woyzeck, das ist schlecht. Die Welt wird schlecht, sehr schlecht. Aber Herr Doktor, wenn einem die Natur kommt... Die Natur kommt, die Natur kommt, die Natur! Hab ich nicht nachgewiesen, dass der Musculus constrictor vesice dem Willen unterworfen ist? Die Natur! Woyzeck, der Mensch ist frei. In dem Menschen verklärt sich die Individualität zur Freiheit. Den Harn nicht halten können? Hat er schon seine Erbsen gegessen, Woyzeck? Nichts als Erbsen. Kruzifere, merke er sich's. Es gibt eine Revolution in der Wissenschaft. Ich sprenge sie in die Luft. Harnstoff 0,10, salzsaures Ammonium, Hyperoxidul. Woyzeck, muss er nicht wieder pissen? Ich kann nicht, Herr Doktor. Aber an die Wand pissen. Sehen Sie, Herr Doktor, manchmal hat einer so einen Charakter, so eine Struktur. Aber mit der Natur ist's was anderes. Sehen Sie, mit der Natur, das ist sowas, wie soll ich das sagen? Zum Beispiel... Woyzeck, er philosophiert wieder. Herr Doktor, haben Sie schon etwas von doppelter Natur gesehen? Wenn die Sonne im Mittag steht und es ist, als ginge die Welt in Feuer auf, hat schon eine fürchterliche Stimme zu mir gerät. Woyzeck, er hat eine Aberratio. Er hat die schönste Aberratio mentalis partialis. Die 2. Spezies. Sehr schön ausgeprägt, Woyzeck. Er kriegt Zulage, 2. Spezies, fixe Idee mit allgemein vernünftigem Zustand. Er tut doch alles wie sonst. Jawohl. Er ist ein interessanter Kasus. Subjekt, Woyzeck. Er kriegt Zulage. Halt er sich brav. Zeig er seinen Puls. Büchner forscht nach dem Zusammenhang zwischen Milieu und Charakter, zwischen Körper und Seele. In den nun folgenden Jahrzehnten aber verlieren viele Ärzte den Glauben an eine unsterbliche Seele. Alles Metaphysische und Religiöse, so erklären sie, sei jahrhundertelang überschätzt worden. 1847 beteuert der berühmte Arzt Rudolf Virchow, er habe bei seinen 1000 Sektionen keine Seele entdecken können. Der Naturforscher kennt nur Körper und Eigenschaften von Körpern. Was darüber ist, nennt er Transzendent. Und die Transzendenz betrachtet er als Verirrung des menschlichen Geistes. Diese positivistische Denkweise prägt die Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts. Jede Entdeckung bestärkt die Menschen in der Gewissheit, dass alles erklärbar und letztlich machbar sei. In Émile Zolas 1893 erschienenem Roman Dr. Pascal will der Titelheld erforschen, warum ein Mensch so ist, wie er ist. Dr. Pascal beschäftigt sich mit der Vererbungslehre, die damals freilich noch in den Kinderschuhen steckt. Er stellt den ausufernden Stammbaum seiner eigenen Familie auf und widmet jeder Person eine ausführliche Beschreibung, hält fest, wer seiner Vorfahren verrückt, machthungrig, vulgär oder auch gutwillig war. Dabei ist er allerdings allein auf sein Gedächtnis angewiesen. Genetische Erkenntnisse gibt es ja noch nicht. Problematisch ist dabei, dass Positivisten wie Dr. Pascal nicht nur die Vererbung von Nasenformen oder Krankheitsanfälligkeit untersuchen, sondern davon überzeugt sind, auch Charaktereigenschaften seien allein erblich bedingt. Dr. Pascal schwärmt. Ja, unsere Familie könnte heute der Wissenschaft als Beispiel dienen. Der Wissenschaft, deren Hoffnung es ist, eines Tages mit mathematischer Exaktheit die Gesetze der Wechselfälle der Nerven und des Blutes zu formulieren. Schritt für Schritt hoffen Ärzte wie Pascal, die Maschine Mensch so perfektionieren zu können, dass sie ihre Reparaturanfälligkeit und Unberechenbarkeit verliert. Das Leben hatte kein anderes Werkzeug als die Vererbung. Die Vererbung formte die Welt, sodass sich die Welt nach Belieben einrichten ließe, wenn man nur die Gesetze der Vererbung erkennen und erfassen könnte, um sie anzuwenden. Pascal, der die Krankheit, das Leiden und den Tod aus der Nähe gesehen hatte, fühlte das kämpferische Mitleid des Arztes in sich. Ach, nicht mehr krank sein, nicht mehr leiden, so wenig wie möglich sterben. Zur Symbolfigur der deutschen Medizin im 19. Jahrhundert wird der Berliner Arzt Rudolf Virchow. Er lebt von 1821 bis 1902. Nicht nur wegen seiner bahnbrechenden Forschungen wird er bekannt und verehrt, sondern auch wegen seines politischen und sozialen Engagements. Er kämpft als Abgeordneter der Liberalen Fortschrittspartei im Reichstag für die Verbesserung der sozialen Lebensbedingungen. Auf sein Betreiben hin werden in Berlin Brunnen und Senkgruben abgeschafft und eine Kanalisation gebaut. Darüber hinaus setzt er in den Schlachthöfen die obligatorische Fleischbeschau durch und beschäftigt sich mit dem Einfluss von Schulräumen auf den Unterricht. Er schreibt: Wenn die Medizin die Wissenschaft vom kranken und gesunden Menschen ist, welche andere könnte mehr berufen sein, in die Gesetzgebung einzutreten, um jene Gesetze, welche in der Natur des Menschen schon gegeben sind, als die Grundlage der gesetzlichen Ordnung geltend zu machen? Manche Politiker gehen so weit, eine Gesundheitspolizei zu fordern, der nichts verborgen werden dürfe. Das Volk müsse umerzogen werden. Gesundheit und Wohlergehen seien die erste Bürgerpflicht. Der Arzt Thomas Rau vertritt sogar die These, nur starke Menschen seien vollwertig. In seinem vielgelesenen Buch »Gedanken von dem Nutzen und der Notwendigkeit einer medizinischen Polizeiordnung in einem Staat« heißt es: »Sieche Menschen sind in keinem Stande fähig, zum Besten des Staates etwas beizutragen.« Kranke werden stigmatisiert. Der Engländer Charles Darwin wird der Gewährsmann für die natürliche Auslese der Stärksten und Tüchtigsten. Auch Emile Zolas Romanfigur Dr. Pascal ist ein Anhänger Darwins und versucht, seine Nichte Clotilde von seinen Ideen zu überzeugen. Aber sie wehrt sich. Eine Gesellschaft, die nur auf die Starken setzt, empfindet sie als unmenschlich. Es gibt nicht zwei Wesen, die einander gleich sind. Weder an Gesundheit, noch an Schönheit, noch an Verstand. Alles hängt ab vom glücklichen Zusammentreffen, vom Zufall der Wahl. Eine Gerechtigkeit aber, die das Individuum zermalmt zum Besten der Rasse, die die geschwächte Art zugrunde richtet, um die Siegreiche zu mästen. Nein, das ist ein Verbrechen. Das ist nichts anderes als Gemeinheit und Mord. Die Vererbung ist ein Thema, das nicht nur Dr. Pascal, den Helden seines letzten Bandes, faszinierte, sondern auch Zola selbst. Der Arzt ist das Alter Ego des Schriftstellers. An seinem Lebensende kommen Zola allerdings Zweifel an der Forschungseuphorie. Welcher Enthusiasmus und welche Hoffnungen beflügelten uns? Alles wissen, alles können, alles erobern. Mit Hilfe der Wahrheit eine bessere und glücklichere Menschheit erbauen. Und man hat 20 Jahre gewartet, man hat 50 Jahre gewartet. Und als man sah, dass noch immer keine Gerechtigkeit herrschte, dass das Glück nicht gekommen war, haben viele einer wachsenden Ungeduld nachgegeben. Was nützt es zu wissen, wenn man doch nicht alles wissen kann. Sola gibt dem Bedürfnis nach Lüge und Illusion die Schuld, warum die Menschheit bei der Wahrheitssuche immer wieder scheitert. Einmal frei von Aberglauben und religiösen Rücksichten, könnten Menschen aber ihre Ziele verwirklichen. Und ein paar wirklich einschneidende Errungenschaften konnte die Medizin ja tatsächlich Ende des 19. Jahrhunderts verzeichnen. 1882 hatte Robert Koch das Tuberkulosebakterium entdeckt und man war dabei, Mittel gegen die Volksseuche Schwindsucht zu entwickeln. Der Arzt, als Halbgott in Weiß, als Herr über Leben und Tod, wird in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geboren. Weil diese Rolle dem Ansehen und dem Portemonnaie der Mediziner nützt, gefällt sie ihnen nicht schlecht. Solche Halbgötter zeigt Bernard Shaw 1906 in seinem Theaterstück »Arzt am Scheideweg«. Bissig zeichnet er gleich am Anfang eine Medizinerklique, die im Spezialistentum erstickt. Der Arzt Colenso Ridgen, Mitte 50, ist gerade für seine medizinischen Entdeckungen auf dem Gebiet der Tuberkulose geadelt worden. Sir Patrick Cullen, ein Dickkopf über 75, kommt, um zu gratulieren und diskutiert mit ihm über seine neue Methode. Du willst behaupten, dass du dich an das Weib mit dem tuberkulösen Geschwür am Arm nicht erinnerst? Oh, die Tochter ihrer Waschfrau. Hieß sie nicht Jane Marsh? Das habe ich vergessen. Vielleicht hast du auch vergessen, dass du sie mit Kochs Tuberkulin geimpft hast. Und statt zu heilen, faulte ihr der Arm direkt ab. Ja, ich erinnere mich. Arme Jane. Immerhin lebt sie jetzt ganz gut von diesem Arm. Lässt ihn nämlich in medizinischen Vorlesungen besichtigen. Das hast du aber doch nicht eigentlich bezweckt, nicht? Ich ließ es eben darauf ankommen. Du meinst, Jane ließ es darauf ankommen? Na, der Patient muss es doch immer darauf ankommen lassen, wenn ein Experiment nötig ist. Und ohne solche Experimente können wir nichts entdecken. Zu Ridgen kommen noch weitere Gratulanten. Die Medizinerplänkeleien im ersten Akt machen Shaws Stück zu einer funkelnd boshaften Komödie. Doch dann kommt es anders. Die junge Frau Jennifer Dubedat bittet Ridgen, ihrem an Schwindsucht erkrankten Mann zu helfen. Der ist ein genialer Maler und der Arzt ist sofort begeistert von den Skizzen, die Frau Dubedat mitgebracht hat. Doch er hat für seine Behandlung nur 10 Krankenbetten zur Verfügung und die sind momentan alle besetzt. Wir tun unser Äußerstes. Die Behandlung ist neu. Sie erfordert Zeit, Mittel und Geschicklichkeit. Und es reicht augenblicklich für keinen weiteren Fall. Unsere 10 Patienten sind Auserwählte. Frau Dubedat lässt nicht locker. Ihr Mann ist ein Genie. Das genügt. Aber auch Ridgen ist dickköpfig. Sie verlangen von mir, dass ich seinetwegen einen anderen töte. Denn sobald ich einen neuen Patienten aufnehme, werde ich einen alten wieder der üblichen Behandlung zuführen müssen. Ich schrecke nicht davor zurück. Ich habe das schon einmal tun müssen und will es wieder tun. Wenn Sie mich überzeugen können, dass sein Leben wertvoller ist als das wertloseste Leben, das ich jetzt zu retten im Begriff bin. Aber Sie müssen mich davon überzeugen. Frau Dubedat willigt ein und Ridgen lädt sie und ihren Mann ein, an einer Feier zur Würdigung seines Adelsstandes teilzunehmen. Sämtliche Ärzte, die wir schon aus dem ersten Akt kennen, sind dabei und assistieren Ridgen bei der Urteilsfindung. Louis Dubedat entpuppt sich als charmanter Unterhalter und ausgezeichneter Künstler. Aber kaum sind er und seine Frau gegangen, stellt sich heraus, dass er jeden einzelnen Arzt um eine beträchtliche Summe angepumpt hat. Selbst den so redlichen und bitterarmen Arzt Blenkinsop, der nun nicht einmal mehr das Fahrgeld für die Heimreise besitzt. Zu allem Übel enthüllt ihnen ein Stubenmädchen, das eigentlich sie mit dem Maler verheiratet ist, dieser also mit seiner angeblichen Frau entweder in Bigamie oder in wilder Ehe lebt. Die Moralisten sind empört. Und noch schlimmer, der tugendhafte Blenkinsop erzählt seinen Kollegen, dass er selbst an Schwindsucht leidet. Nun ist Ridgen in der Zwickmühle. Wen soll er retten? Nicht leicht zu entscheiden. Was? Blenkinsop ist ein ehrenhafter, braver Mann. Aber ist er nützlich? Dubedat ist ein Schurke. Aber er ist eine echte Quelle, aus der hübsche, angenehme und nützliche Dinge fließen. Was für Dinge wird diese Quelle seiner armen, unschuldigen Frau spenden, wenn sie nun auf seine Schliche kommt? Das ist wahr. Ihr Leben wird dann eine Hölle sein. Aber der Fall läge einfacher, wenn der edle Blenkinsop Jubedets Bilder malen könnte. Ich bin am Scheideweg. Sehen Sie, es gibt noch eine Verwicklung, die wir nicht erwähnt haben. Wenn ich Blenkinsop sterben lasse, dann kann wenigstens niemand behaupten, dass ich es tat, weil ich nachher seine Witwe heiraten wollte. Was sagst du? Wenn ich Jubedet sterben lasse, dann werde ich nämlich seine Witwe heiraten. Der überreife Ritchen hat sich bis über beide Ohren in die junge Frau Jubedet verliebt, hat also großes Interesse am Tod des Malers. Doch natürlich weiß er, dass das ein niedriger Beweggrund ist und äußerst verdammenswert. Um Louis Jubedet mit Sicherheit zu töten und trotzdem unschuldig dazustehen, verfällt er auf eine List. Er wird den Maler seinem eitlen Kollegen Bloomfield Bennington übergeben, in dessen gewissenlosen Händen der Künstler garantiert umkommt. Tatsächlich verpfuscht Bibi alles und der Künstler stirbt. Blenkinsop dagegen, in der Obhut Ridgens, wird gesund. Der Arzt als Herr über Leben und Tod. Wenige Jahre nach der Uraufführung von Shaws Komödie im Ersten Weltkrieg stehen viele Ärzte vor der Entscheidung, lohnt sich eine Behandlung oder nicht. Und sie lohnt sich nur dann, wenn ein Verwundeter schnell wieder kriegstauglich gemacht werden kann. Diese Auffassung gilt erst recht im Zweiten Weltkrieg. Aber jede Diskussion über wertes oder unwertes Leben leitet den ethischen Dammbruch in der Medizin ein. Die Geschichte der Medizin im 19. Jahrhundert zeigt, dass nicht erst die Nationalsozialisten von unwertem Leben sprechen. Besonders deutlich wird dieser Gedanke von dem berühmten Zoologen und Philosophen Ernst Haeckel formuliert. Um 1900 schreibt er: Nimmt man die Gesamtzahl der Bevölkerung von Europa von 400 Millionen an, so befinden sich darunter also mindestens 2 Millionen Geisteskranke und unter diesen mehr als 200.000 Unheilbare. Welche ungeheure Summe von Schmerz und Leid bedeuten diese entsetzlichen Zahlen für die unglücklichen Kranken selbst? Welche namenlose Fülle von Trauer und Sorge für ihre Familien? Welche Verluste an Privatvermögen und Staatskosten für die Gesamtheit? Wie viel von diesen Schmerzen und Verlusten könnte gespart werden, wenn man sich endlich entschließen wollte, die ganz Unheilbaren durch eine Morphiumspritze zu erlösen? Den Gnadentod schenken, nennen Nützlichkeitsdenker wie Haeckel ihr Handeln und berufen sich sogar auf das Vaterunser, das darum bittet, erlöse uns von dem Übel. Nicht nur die Euthanasie findet immer mehr Anhänger, sondern auch die Eugenik, die Erbgesundheitsforschung, der es darum geht, Erbkrankheiten zu verhüten. Für Haeckel ist die Würde eines Menschen abhängig von seiner Rasse, seinem Gesundheits- und Bewusstseinszustand. Was war logischer, als Kranke und als wertlos geltende zwangsweise zu sterilisieren? 1920 erscheint eine Schrift mit dem Titel »Die Vernichtung unwerten Lebens«. Die Autoren sind zwei angesehene Hochschullehrer. Ihre These: Angesichts des verlorenen Krieges könne es sich Deutschland nicht leisten, lebensunwertes Leben durchzufüttern. Lange bevor am 14. Juli 1933 das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses in Kraft tritt, ist das staatlich geförderte Morden vorprogrammiert. Für die NS-Regierung versteht es sich von selbst, dass Kranke, Behinderte und auch Juden keine Existenzberechtigung besitzen. Insgesamt 350.000 Menschen werden gegen ihren Willen und mit Gewalt sterilisiert. Doch die fortlaufende Ausschaltung der erbunwerten Ballastexistenzen macht bei der Sterilisierung nicht Halt. Sofort mit Kriegsbeginn, am 1. September 1939, verabschiedet Hitler den Euthanasieerlass. Bestimmte Ärzte erhalten die Befugnis, die Patienten in ihren Anstalten zu erfassen, zu verlegen und umbringen zu lassen. Wenige Jahre später trifft es die Juden. Im Arbeits- und Vernichtungslager Auschwitz sind es Ärzte, die darüber bestimmen, wer gleich vergast wird und wer zur Arbeit abkommandiert wird. Und Ärzte benutzen Männer, Frauen und Kinder für grausame Versuche. Da waren Mädchen. im Alter von 17 bis 18 Jahren. Sie waren zwischen den gesündesten Häftlingen ausgesucht worden. 1965 wird das Oratorium Die Ermittlung von Peter Weiß gleichzeitig in 12 Städten uraufgeführt. Das dokumentarische Theaterstück beruht auf Gerichtsprotokollen des Frankfurter Auschwitz-Prozesses 1963 und 1964. Im Gesang von der Möglichkeit des Überlebens 3 wird eine ehemalige KZ-Gefangene vom Richter nach den medizinischen Versuchen befragt. Was waren das für Experimente? Die Mädchen wurden vor den Röntgenapparat gestellt. Je eine Platte wurde an ihrem Bauch und an ihrem Gesäß befestigt. Die Strahlen wurden auf den Eierstock gerichtet, der so verbrannt wurde. Dabei entstanden am Bauch und am Gesäß schwere Brandwunden und Geschwüre. Was geschah mit den Mädchen? Innerhalb von 3 Monaten wurden mehrere Operationen an ihnen vorgenommen. Was waren das für Operationen? Die Eierstöcke und die Geschlechtsdrüsen wurden ihnen entfernt. Starben die Patientinnen? Wenn sie nicht im Verlauf der Behandlung starben, so starben sie bald danach. Hitler gebühre der Ehrentitel Arzt des deutschen Volkes, meinten seine Anhänger. Menschenversuche und Euthanasie zeigen, wohin eine Medizin führen kann, die sich ausschließlich als Naturwissenschaft versteht. Der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich schreibt nach dem Krieg: Der Arzt konnte erst durch die Kreuzung zweier Entwicklungen zum konzessionierten Mörder und zum öffentlich bestellten Folterknecht werden. Nämlich dort, wo, unter dem Deckmantel der Wahrheitssuche, Forschung sich mit der Ideologie der Diktatur und deren Befehlsstruktur vermischte. Die Reduktion des Menschen auf ein reines Forschungsobjekt beherrschte ohnehin mehr und mehr das Heilungsstreben der Medizin. Schon Christoph Wilhelm Hufeland, der berühmte Arzt der Goethezeit, hatte im Jahr 1806 vor dieser Entwicklung gewarnt. Der Arzt soll und darf nichts anderes tun, als Leben zu erhalten. Ob es ein Glück oder Unglück sei, ob es Wert habe oder nicht, dies geht ihn gar nichts an. Und maßt er sich einmal an, diese Rücksicht in sein Geschäft mit aufzunehmen, so sind die Folgen unabsehbar und der Arzt wird der gefährlichste Mann im Staat. Denn ist einmal die Linie überschritten, glaubt sich der Arzt einmal berechtigt, über die Notwendigkeit eines Lebens zu entscheiden, so braucht es nur stufenweise Progressionen, um den Unwert und folglich die Unmöglichkeit eines Menschenlebens auch auf andere Fälle anzuwenden. Aus der Sendereihe Ärzte in der Literatur hörten Sie den Beitrag Halbgott in Weiß. Das Manuskript schrieb Eva Susanne Bayer.